Ein Sprecher des Komitees für Bildungswesen nahm am 1. Dezember eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Am 28. November veröffentlichte das südkoreanische Bildungsministerium im Internet die Überprüfungsauflage der staatlich geregelten Geschichtslehrbücher. Es behauptet, dass es die Meinungen über die Überprüfungsauflage der staatlich geregelten Geschichtslehrbücher durch inoffizielle Weise empfangen und nach einer Ergänzung und Vervollkommnung dann gegen März des nächsten Jahres in den Mittel- und Oberschulen im ganzen Gebiet Südkoreas in Anwendung bringen werde. Das ist eine unerträgliche Hopperei gegenüber den Südkoreanern, die gegen die staatliche Regelung der Geschichtslehrbücher sind, und eine verruchte und dumme Handlung gegen die Tendenz. Die vom Staat geregelten Geschichtslehrbücher verfälschen die Geschichte mit der bösen Absicht, die Rehabilitierung des Vaters von jetzigen Präsidenten Park Geun-hye zu verwirklichen und seine pro-amerikanischen und pro-japanischen Verbrechen und seine faschistische Diktatur zu rechtfertigen. Mit den Wörtern wie die Atomwaffe und die Menschenrechtsprobleme in Nordkorea oder die Provokation wurden in den staatlich geregelten Geschichtslehrbüchern die Würde und das Gesellschaftssystem der TVRK boshaft verleumdet. Damit wurden das Konfrontationsziel und das verbrecherische Wesen der staatlichen Regelung der Geschichtslehrbücher sämtlich bloßgelegt. Erstaunlich ist es dabei, dass Choi Soon-sil, Aufschaum der Menschheit, und ihre Anhänger als Berater bei der Verfassung der vom Staat geregelten Geschichtslehrbücher eine wichtige Rolle gespielt hatten. Selbst wenn Park Geun-hye und ihre Anhänger verzweifelt versuchen, werden sie die Wahrheit der Geschichte nicht verschleiern und weggradieren. Die Südkoreaner sollen das Park Geun-hye-Regime, das mit allen Mitteln die Wahrheit der Geschichte zu verfälschen versucht, umstürzen und in den Geschichtslehrbüchern eine neue Geschichte der Gerechtigkeit und Wahrheit schreiben.